Paragraph 26, Übung 10. Bis oder seit. Setzen Sie die passende Konjunktion in den Text ein. Machen Sie diese Übung erst in Ihrem Heft und vergleichen Sie dann mit der Kassette. Seit seine Eltern gestorben waren, lebte der Junge bei seiner Tante. Dort blieb er, bis er 14 Jahre alt war. Seit er die Hauptschule verlassen hatte, trieb er sich in verschiedenen Städten herum. Er lebte von Gelegenheitsarbeiten, bis er in die Hände einiger Gangster fiel. Seit er bei diesen Leuten lebte, verübte er nur noch Einbrüche, überfiel Banken und stahl Autos, bis er dann schließlich von der Polizei festgenommen wurde. Seit er nun im Gefängnis sitzt, schreibt er an seiner Lebensgeschichte. Bis er in 3 Jahren entlassen wird, will er damit fertig sein.